Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein ernstes Thema. Das Thema heißt die schlimmste Verletzung meines Lebens. Was war die schlimmste, die schwerste Verletzung eures Lebens? Das kann eine seelische Verletzung sein. Es kann natürlich auch eine körperliche Verletzung sein. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann wählt bitte die Nummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Die schlimmste Verletzung meines Lebens. Und es geht los mit Michael. Michael ist 26 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domian, ich grüße dich. Ja, hallo Michael. Mein Problem ist, ich bin vor 3,5 Jahren von Kosovo-Albaner von einer Kneipe zusammengeschlagen worden und bin nun völlig impotent. Du bist impotent. Was genau haben Sie gemacht? Wie haben Sie dich zusammengeschlagen? Bitte? Wie haben Sie dich zusammengeschlagen? Was genau haben Sie gemacht? Also, die haben mich zusammengeschlagen. Das ist so passiert. Die haben mich festgehalten und dann halt drei haben mich festgehalten und die anderen zwei haben mich dann halt zusammengeschlagen. Ne? Hm. Entsprechend auf die Stelle nur auf deine Hoden oder auf den haben sie den ganzen Körper zusammengeschlagen? Ja, den ganzen Körper natürlich. Mhm. Wie schwer warst du danach verletzt? Ja, also ich hatte leichte Rippenbrüche, aber das ist halt nicht behandelt worden, weil das halt so veralt ist. Mhm. Und dann hatte ich halt also Hodenschmerzen, war auch in Behandlung beim Heilpraktiker, war da auch in Frankfurt in einer großen Klinik und hab mich da untersuchen lassen, aber die konnten mir halt auch nicht weiterhelfen. Mhm. Das war der Professor Dr. Sohn. Ja. Ja, und dann war ich noch in der Uniklinik in Münster. Mhm. Die haben halt auch nicht weiterhelfen können. Die haben halt gesagt, da kann man nichts dran machen, da kann man nur prothetisch was machen. Aber was ist denn genau, welche Verletzung liegt denn vor an den Hoden? Ja, es ist das Problem, ich spüre nichts mehr, es ist ein Nervenschaden. Das heißt, ich habe keine Gefühle mehr, keinen Trieb mehr. Orgasmusstörung, Zeugungsunfähigkeit und so weiter. Ja. Ich gehe nochmal zurück zu der Tat. Warum haben die dich zusammengeschlagen? Gab es da vorher einen Streit oder was war geschehen? Na, das war ist eine Vorgeschichte. Also der Bruder die Schwester von meinem Schulkollegen, die ist mit dem Kosovo-Albaner verheiratet. Mhm. Und der hat wohl gedacht, ich will die anbaggern. Und dann ist das halt so passiert dann. Mittlerweile liegt das 3,5 Jahre zurück und ich habe so die Hoffnung aufgegeben, dass mir überhaupt noch jemand helfen kann. Mhm. Dann sind diese Leute angezeigt worden? Hast du sie angezeigt? Also ich habe versucht über die Staatsanwaltschaft, das ist aber alles eingestellt, mangels Beweise. Mangels Beweise? Ja. Mhm. Das heißt, es gab auch kein Gerichtsverfahren? Es gab ein Gerichtsverfahren, das ist aber leider eingestellt worden, weil derjenige es halt bestritten hat. Ja, und jetzt bin ich natürlich total verzweifelt, weil ich mittlerweile 3,5 Jahre mit lebe und wie es aussieht, nicht mehr gesund werde. Mhm. Wo ist das eigentlich passiert? Das ist vor einer Kneipe passiert. Eine ganz normale Kneipe. Ich wohne in einer Kleinstadt. Auf offener Straße? Ja, also ja, vor der Kneipe halt. Ja. Jetzt sind 3,5 Jahre vergangen. Ja. Du hast viele Ärzte aufgesucht, was war bei dem Heilpraktiker und alle sagen dir, wir können ihnen nicht helfen. Ja, sie sagen höchstens prothetisch und das hilft mir ja auch nicht weiter, weil was hilft mir eine Prothetik, wenn dann halt die Nerven nicht wiederkommen. Mhm. Ja, was soll eine Prothese überhaupt? Was soll eine Prothese? Ja, die kann halt mir auch nicht weiterhelfen, eben, weil das ist halt nur künstlich und da kann ich mich halt nicht zufrieden geben. Also das, du bist impotent, das heißt, du bekommst keine Erektion mehr und du bist nicht mehr... Erektionen, ja, also das schon, aber halt die Nerven gehen nicht mehr und Zeugungsfähigkeit ist auch nicht mehr richtig. Bist du denn noch orgasmusfähig? Ja, also ganz, ganz wenig, das heißt... Zum Glück, Kinderzeugen geht noch, aber das ist auch alles. Also Sex ist gar nicht normal mehr möglich. Ja. Hast du damals, als es geschehen ist, vor 3,5 Jahren, warst du da in einer Beziehung? Ich war damals in einer Beziehung und die ist dann natürlich auch dadurch in die Brüche gegangen. Ja, und ich habe mich dann auch in die Viva in München gewendet, über das Internet. Aber da gab es halt auch nur diese Möglichkeit der Prothetik und das hilft mir auch nicht weiter. Mhm. Das heißt, du bist jetzt auch seit 3,5 Jahren, bist du ohne sexuelle Erlebnisse, ohne Beziehung? Naja, Beziehung habe ich wohl, aber... Ach, du hast also jetzt eine Beziehung wieder? Ich habe eine Beziehung gehabt. Mhm. Und wie funktioniert das? Wie geht das? Ja, also Sex haben wir eigentlich nicht, weil es nicht möglich ist, wegen der Verletzung halt. Ne? Mhm. Wie lange bist du jetzt mit dieser Frau zusammen? Ja, ungefähr ein Jahr. Und ich stelle mir das sehr belastend vor, wenn überhaupt gar keine Sexualität stattfinden kann. Ja, es ist für mich die Hölle. Mhm. Ich meine, ich habe alles Mögliche probiert, ich habe an Sat.1 geschrieben, ich habe alles Mögliche probiert, aber irgendwie komme ich da nicht weiter. Warum schreibst du an Sat.1 mit dem Problem? Weil ich gedacht habe, vielleicht wissen die ja was, die haben ja auch immer Themen, die da behandelt werden, aber die haben mir halt auch nur gesagt, ja, es gibt ja auch Grenzen und so weiter und haben mich dann auch damit abgespeist dann. Gut, aber vielleicht ist wirklich die besseren Ansprechpartner Kliniken als dann ein privater Fernsehsender. Das ist schon richtig, aber wenn die schon nicht wissen, was ich dagegen tun soll, was soll ich dann machen? Gut, du hast ja auch einiges hier schon unternommen und versucht. Ich bin im Moment auch in psychologischer Behandlung deswegen, weil ich damit nicht klarkomme und mein Psychologe versucht mir zweimal wieder gut zuzureden, aber ich komme einfach nicht mit klar. Also die Grundfrage ist ja jetzt, gibt es nicht vielleicht doch Möglichkeiten, das körperlich, das somatisch wieder hinzukriegen? Ja, ja, das ist die Grundfrage. Ja, das ist auch meine Frage, deswegen habe ich mich ja an dich und an deine Zuhörer gewendet, weil ich vielleicht hoffe, dass sich vielleicht jemand auf meinen Anruf da meldet, dass ich vielleicht dann eine Möglichkeit habe, dass jemand in ähnlicher Situation ist und mich dann vielleicht in der Sicht vielleicht weiterhelfen kann. Genau, also im Prinzip suchst du einen hochspezialisierten Urologen, ne? Wahrscheinlich ist es in dem Bereich angesiedelt. Eventuell auch eine Transsexuelle, die haben ja auch machen ja auch solche OPs, ne? Wie ich so gehört habe. Ja, also das muss aber dann entsprechend ein Arzt sein, der sich auf diesem Gebiet wirklich sehr, sehr speziell und sehr gut auskennt, sehr differenziert auskennt. Ja. Ja, also ich würde es dir nur wünschen, wenn sich jetzt aufgrund unseres Gesprächs hier jemand bei uns meldet und vielleicht ich meine, du warst jetzt bei 3-4 Ärzten. Das ist vielleicht auch wirklich noch nicht genug. Es gibt Krankheitsverläufe, wo, das höre ich manchmal, wo die Leute bei 10, 15 Ärzten waren oder bei Kapazitäten und dann erst jemanden gefunden haben, wo es auch funktioniert hat. Deshalb biete ich dir wirklich sehr gerne von Herzen an, wenn sich hier etwas tut, wenn sich bei uns jemand meldet, werden wir dich natürlich sofort informieren. Oder wenn vielleicht auch ein Zuschauer oder ein Zuhörer eine Idee hat, in welcher Fachklinik, bei welchem Spezialisten man diesen Hodenschaden beheben kann. Na, da wäre ich sehr froh. Ich meine, ich habe dich auch schon damals mal angeschrieben. Das ist schon eine Zeit lang her, wenn du dich daran erinnerst. Michael, werde ich mich nicht erinnern, weil ich so unglaublich viel Post bekomme und ich das gar nicht schaffe, alles persönlich zu lesen. Umso besser ist es, dass du jetzt durchgekommen bist und wir haben reden können. Und du die Sendung benutzt als Plattform, zu sagen, hier, helft mir, wenn jemand eine Hilfe weiß. Ja, das wäre sehr nett, weil ich bin halt total mit meinen Nerven, mit meiner Weisheit am Ende. Verständlicherweise. Also ja. Michael, nochmal, wenn hier was ankommt, werden wir dich sofort informieren. Und dann auch so ein bisschen am Ball bleiben an deiner Geschichte und vielleicht, dass wir uns nochmal irgendwann unterhalten können. Ja, darf ich noch jemanden grüßen? Ja, okay. Dann grüße ich die Tatjana aus Frankfurt aus der Klinik in Frankfurt am Main. Okay. Wenn sie mich gehört hat. Die Tatjana. Okay. Alles Gute und alles Liebe von Herzen. Ja, Michael, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Wir haben heute ein festes Thema. Das Thema heißt die schlimmste Verletzung meines Lebens. Was war in eurem Leben, wenn ihr so zurückdenkt, die schlimmste, die schwerste Verletzung, die man euch zugefügt hat, seelisch zugefügt hat oder vielleicht auch körperlich zugefügt hat? Oder vielleicht seid ihr auch infolge eines Unfalls oder eines Unglücks sehr schwer verletzt worden und habt Lust, mir darüber zu erzählen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Anja ist dran und Anja ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Hallo Anja. Was ist bei dir geschehen? Was ist passiert? Tja, mein Mann ist vor 2 Wochen mit einem Messer auf mich losgegangen. und hat mich also an der Niere verletzt und das ist auch operiert worden. Du warst im Krankenhaus? Ja. Ich bin jetzt erst vor kurzem wieder raus. Ich wollte gerade sagen, du bist ja wahrscheinlich gerade erst nach Hause gekommen. Ja. Fangen wir mal vorne an. Wie lange seid ihr verheiratet? 7 Jahre. 7 Jahre? Das verflixte 7. Und waren die letzten Jahre eigentlich in Ordnung oder sogar schön? Nee, also wenn ich so überlege, wirklich nicht, nee. Ich denke, so geschlagen hat er mich immer, aber... Ach, geschlagen hat er dich immer? Ja, aber da habe ich immer gedacht, na komm, das verzeihst du, weißt du, ich bin doch schon ein paar Mal weggegangen, aber da habe ich immer gedacht, komm, das kriegen wir wieder hin. Habt ihr Kinder? Nee. Wann hat er angefangen, gewalttätig dir gegenüber zu werden? Ja, so nach dem ersten halben Jahr. Schon? Ja. Und das gipfelte jetzt in diesem Angriff vor 2 Wochen, dass er dich mit dem Messer bedroht hat. Was ist da vorhergegangen? Gab es einen Streit? Was vorhergegangen ist, ewige Eifersuchtsszenen. Ich sage mal unbegründet. Sind sie wirklich unbegründet? Ja. Mhm. Also ich liebe meinen Mann, ich liebe ihn auch jetzt noch. Deswegen finde ich das auch so schlimm, dass der Mensch, den ich am meisten liebe, so verletzt hat, weißt du? Und dann waren halt immer Streit da und dann habe ich angefangen, mir einen eigenen Freundeskreis aufzubauen, weil er durch Alkohol bedingt einfach nicht in der Lage war, irgendwelche Freunde zu halten. Mhm. Und bin dann halt auch schon mal rausgegangen mit meiner besten Freundin. Achso, und dann dachte er, dass du mit anderen Männern irgendwie... Was ist denn jetzt genau vor 2 Wochen da passiert? Also es hat den Abend vorher hat Streit gegeben. Und weißt du, weswegen? Ja. Auch wieder Eifersucht. Einfach unbegründet. Das ist, also für mich war es unbegründet. Mhm. Er hat getrunken und hat mich geschlagen und dann habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend und bin gegangen. Mhm. Hat bei einer Freundin übernachtet. Morgens hat er mich angerufen und gesagt, komm nach Hause, wir müssen reden. Dann habe ich gedacht, komm, dann gehst du und damit wir das wieder aus der Welt schaffen. Und ich war noch nicht ganz in der Tür drin und hatte schon die erste Ohrfeige und Achso, von wem reden? Da war nichts reden? Ja, da war nichts mit Tür aufgemacht und dich geohrfeigt. Die Tür war noch nicht ganz zu. Und dann? Ja, und dann bin ich in die Küche gegangen, also bin vorhin weggelaufen. Und er hat mich wahrscheinlich in die falsche Ecke gestellt, weil ich kam da auch nicht mehr raus. Und dann hat er mir alle möglichen Dinge nachgeschmissen, die so in der Küche standen. Und auf einmal stand er ein Messer vor mir. Und dann habe ich noch gedacht, das macht er nicht, das macht er im Leben nicht. Er stand mit einem Küchenmesser vor dir? Er stand mit einem Fleischermesser vor mir und ich habe gedacht, das macht er nicht. Und dann habe ich ihn angesehen und dann hat er so einen ganz komischen Gesichtsausdruck gehabt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich bring dich um. Wenn ich dich nicht haben kann, kriegt dich kein anderer. Und hat zugestochen. Hat direkt in die Nieren gegengestochen? Ja, genau. Einmal? Einmal. Das hat aber auch gereicht. Und dann bist du zusammengesackt? Ja, dann bin ich zusammengesackt und er ist aus der Küche raus und dann bin ich zu einer Nachbarin, also ich habe mich dann aus der Wohnung rausgeflüchtet zu einer Nachbarin, die haben mich ins Krankenhaus gebracht. Hat ihr das Messer rausgezogen oder hast du es selbst rausziehen müssen? Ich hab das gemacht. Du hast das Messer selbst rausgezogen? Ich hab Panik gehabt ohne Ende, ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Also hat das Messer in deinen Körper gerammt und es blieb im Körper stecken. Ja. Also wie man das aus den schlimmsten billigen Spielfilmen sieht, aus Krimis. Ja, es ist wirklich, es kam mir auch vor wie ein billiger Film. Dann hast du das Messer rausgezogen und bist zu deiner Nachbarin gegangen? Ja, und die haben mich dann ins Krankenhaus gefahren und dann bin ich operiert worden. Dass er dich überhaupt aus der Wohnung hat rausgehen lassen? Der war betrunken ohne Ende. Schon am frühen Morgen? Ja, das ist wohl die ganze Nacht so gewesen, denke ich. Ich war ja nicht zu Hause. Und bist dann sofort operiert worden im Krankenhaus? Ja, sofort, weil die Niere verletzt gewesen ist. Ja. Also er hätte dich umbringen können an dem Tag? Ja, das hat der Arzt wohl auch gesagt. Ich habe ziemlich viel Glück gehabt. Wo bist du denn jetzt? Bist du jetzt wieder in eurer Wohnung? Nee, ich bin im Frauenhaus. Im Frauenhaus. Gott sei Dank. Ja, natürlich, Gott sei Dank. Mir blieb auch nichts anderes mehr übrig. So Anja, jetzt habe ich gerade mit großem Entsetzen einen Satz von dir gehört. Dass ich dir noch liebe? Ja. Der Mann bringt dich so gut wie um oder fast um und du sagst, ich liebe den Mann noch? Ja, irgendwo. Nein. Nee, komm. Auch nicht irgendwo. Ich weiß es, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob es mit in den 7 Jahren entstandene Abhängigkeit ist. Ja, das wird es genau sein. Allein die Sache, was du mir gerade erzählt hast, dass du im Prinzip seit 6 Jahren oder seit 6,5 Jahren von dem geschlagen wirst, ist schon so unglaublich, dass man eigentlich gar nicht weiter darüber reden müsste. Und jetzt passiert so etwas, dass du ins Krankenhaus kommst, weil er dich erstochen hätte fast. Und dann sagst du noch, ich liebe den Mann. Das ist doch das ist keine Liebe. Das ist keine, absolut keine Liebe. Das ist Abhängigkeit. Das ist fast wie eine Krankheit. Eine seelische Erkrankung. Ich gehe mal so weit, es so zu formulieren. Ja. Da darf man nicht dieses große Wort Liebe benutzen für sowas. Hast du überhaupt auch aus dem Krankenhaus? Ich meine, man wird operiert, man hat Schmerzen, man wacht aus der Narkose auf und all die ganzen Unannehmlichkeiten. Gab es da keinen Hass oder einen Hass auf diesen Mann? Keine schlechten Gefühle für ihn? Doch, natürlich. Natürlich habe ich ihn gehasst. Aber dann kam dann irgendwann, fing ich an, ihn zu vermissen. Ich weiß, dass es nicht richtig ist, dass ich so fühle. Ja. Aber. Ich kann es dir nicht beschreiben. Hat er dich denn besucht im Krankenhaus? Nee. Er bombardiert mich mit Anrufen, ich soll nach Hause kommen, er weint am Telefon, er sagt, es tut ihm leid, aber mit es tut mir leid, ist es ja nicht getan. Zeigst du ihn an? Ich habe. Du hast ihn angezeigt. Ja. Na Gott sei Dank, ich hatte schon die Sorge, dass du mir jetzt sagst, nein, ich möchte das nicht. Nee. Du hast ihn angezeigt. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Willst du in diese gemeinsame Wohnung nochmal zurück? Nee, also ich Gott sei Dank. Ich habe mir jetzt in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war und jetzt auch, wo ich im Frauenhaus bin, habe ich schon darüber nachgedacht, dass ich mein eigenes Leben führen möchte. Bist du berufstätig? Ja. Ja. Das heißt, du kannst ganz alleine wirklich auf eigenen Beinen stehen? Ja. Du bist auch finanziell von dem nicht abhängig? Nee, nicht wirklich. Nee. Das Leben ist vielleicht ein bisschen eingeschränkter, aber du kannst es letztendlich, kannst das alles stemmen, wenn du möchtest. Das denke ich, dass ich das kann, ja. Ja. Sag ja, diese körperliche Verletzung, die war schon schlimm genug, aber das ist halt das Seelische, was kaputt gegangen ist. Absolut, ne? Absolut. Aber interessant und gut finde ich ja, dass du sagst zwar, ich liebe den noch, aber du hast ja schon Entscheidungen getroffen. Du bist jetzt im Frauenhaus. Ja. Das ist gut. Du hast die Entscheidung getroffen, dass du nicht mehr mit dem eigentlich leben willst. Nee, weil die Angst bleibt ja, ne? Das geht ja nicht mehr weg. So, dass du dir ein eigenes Leben aufbauen möchtest, wenn du das auch mit zittriger Stimme sagst, weil du Angst wahrscheinlich davor hast, was ja auch verständlich ist. Aber so Entscheidungen sind ja schon mal gefallen, das ist ja gut. Ja, das sind halt Entscheidungen, die mir auch, wobei mir auch Menschen geholfen haben. Mhm. Also Freunde, die ich früher nicht haben durfte, weil er es nicht wollte. Was bedeutet denn jetzt diese Aussage, ich liebe den immer noch ein bisschen, ich liebe den immer noch? Was bedeutet das jetzt für dein Verhalten, für dein Leben? Das ist für mich im Moment nur ein Zeichen von unendlicher Dummheit. Mhm. Und ich weiß nur, dass ich ein Mensch bin, der was wert ist, aber vielmehr, das weiß ich jetzt. Mhm. Dass ich was wert bin. 7 Jahre lang habe ich gedacht, das wird schon seine Richtigkeit haben. Ich frage das deshalb. Dieser Satz bedeutet nicht, dass du noch schwankend bist und irgendwie so ein klein bisschen überlegst, doch wieder zu dem zu gehen. Das nicht. Auf keinen Fall. Dafür ist die Angst viel zu groß. Ja. Ja. Weil ich denke mir mal, so weit ist er noch nie gegangen, aber jetzt hat er eine Grenze überschritten, die für mich, wo für mich kein Zurück mehr gibt. Du bist jetzt im Frauenhaus. Wie lange kann man da so bleiben? Ja, also hier sind Frauen, die sind schon ein halbes Jahr da. Mhm. Also du stehst jetzt nicht unter Druck, jetzt ganz schnell eine Wohnung finden zu müssen? Nein, auf keinen Fall. Und du bist sicher in guter Betreuung da, weil die Betreuerinnen ja mit solchen Fällen leider Gottes jeden Tag zu tun haben. Ja, natürlich. Hier sind auch Psychologen, mit denen ich reden kann. Also die Versorgung ist gut für dich im Moment? Ja, Hilfe habe ich hier von jeder Seite. Ja. Das auf jeden Fall. Wie ist denn das? Wie lebt man so im Frauenhaus? Hat man da ein eigenes Zimmer oder schläft man da mit anderen Frauen zusammen? Nee, also man hat schon sein eigenes Zimmer. Das Einzige, was halt ist, so gemeinschaftlich ist, ein Wohnzimmer und die Küche unten. Ansonsten hat jeder seinen eigenen Raum, in den er sich zurückziehen kann. Ah ja. Bist du denn so stabil, dass du vielleicht in der nächsten Zeit, wenn du dich jetzt körperlich noch ein bisschen erholt hast, wieder arbeiten wirst gehen können? Ja, ich denke schon. Weil das ist keine schwere körperliche Arbeit, das ist das Büro. Und das wird schon wieder gehen. Das ist kein Thema. Also Anja, nochmal Respekt. Und ich finde es sehr gut, dass du diese Entscheidung jetzt getroffen hast, dass du weggehst. Ich hatte gerade so Sorge, als du ausgesprochen hast, ich liebe dich immer noch, dass du sagst, ich will auch wieder zu dem zurück. Nee. Aber das ist ja nun nicht der Fall. Nee, das ist ja sehr gut. Tut nur einfach weh, weißt du, weil den Menschen, den du am meisten geliebt hast, dann auf einmal so ist. Ne? Aber sei glücklich, dass du überlebt hast. Und sei glücklich darüber, dass du jetzt auch noch die Kraft hast, wirklich einen Neuanfang zu machen. Du bist ja erst 31 Jahre alt und das wird dir auch gelingen. Wenn du jetzt die Hilfe in Anspruch nimmst, weiter von Psychologen, die wirst du sicher brauchen, weil es eben auch eine so große seelische Verletzung ist. Natürlich. Finde ich, hast du wirklich eine Chance, nochmal ganz neu anzufangen und vielleicht auch irgendwann mal eine wirklich gute Liebesbeziehung zu finden. Aber darum geht es ja jetzt erst gar nicht mehr. Nee, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Jetzt geht es erstmal um dich und dass du zur Ruhe kommst und ein eigenes Leben aufbaust. Genau. Möchtest du denn gerne vielleicht mit meiner Psychologin nochmal ein paar Worte reden jetzt? Ich denke, dass diese psychologische Betreuung hier schon sehr gut okay, ist. Okay, ich wollte es dir nur anbieten. Nein, es liegt gemeint von dir, danke schön. Dann wünsche ich dir es für die nächsten Monate, die werden nun auch schwierig für dich werden. Ja. Alles Gute und einfach einen ganz tollen neuen Start in einen neuen Lebensabschnitt. Dankeschön. Und ich wollte nur sagen, ich finde es ganz toll, dass es dich gibt. Danke, danke schön. Okay. Tschüss Anja, alles Gute. Alles klar, tschüss. Ciao. Die schlimmste Verletzung meines Lebens heißt unser Thema heute. Und wir meinen damit, das kann eine seelische Verletzung sein, eine sehr schwere seelische Verletzung, die euch zugefügt wurde, oder auch eine körperliche Verletzung. Durch einen anderen Menschen, aber vielleicht auch durch einen unglücklichen Umstand, durch einen Unfall beispielsweise. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800-5678-111. Jetzt bin ich verbunden mit Alexandra. Ja, guten Morgen. Hallo Alexandra, 24 Jahre alt. Ja, genau. Guten Morgen. Was ist bei dir passiert? Ja, das ist auch kein sehr, sehr schönes Thema. Also es ist ein sehr schlimmes Thema, vor allen Dingen für mich. Und zwar geht es um den Tod von meiner Tochter. Wie alt war dein Kind? Ist dein Kind geworden? 5 Monate leider nur. 5 Monate. Was plötzlicher Kindstod? Ja, genau. Erzähl mal den Umstand, als du sie gefunden. Meistens finden die Eltern ja die Kinder morgens oder völlig unerwartet tot in ihrem Bettchen. Wie war das bei dir? Ja, ich habe, das war ein Donnerstag und ich habe sie ganz normal morgens war sie wach und es war auch alles in Ordnung. Und dann habe ich sie gefüttert und dann lag sie auf meinem Bett. Und später, und dann ist sie dort auch eingeschlafen und dann habe ich sie auch schlafen lassen. Mhm. Und dann habe ich auch öfters nach ihr geguckt, weil sie hat ein Talent, sich immer unter die Bettdecke zu drehen. Sie war sehr agil für 5 Monate. Mhm. Und da war auch noch alles in Ordnung. Das Ganze habe ich dann 2-mal gemacht, ja. Und dann bin ich halt nochmal zu ihr und ich stehe an der Tür, ich gucke. Ich denke, irgendwas stimmt nicht. Das habe ich sofort im Gefühl gehabt. Mhm. Ich gucke nochmal hin und habe ich auch gesehen, dass sie nicht atmet. Ja, und dann bin ich hin und... Aber da war es gerade erst geschehen, ne? Also es kann nur eine Viertelstunde, vor einer Viertelstunde war ich da halt noch bei ihr und dann habe ich gesehen, dass sie erbrochen hatte und da habe ich nur den Arm genommen und der fiel auch so wieder runter und da war klar, was passiert ist. Ist sie dann an dem Erbrochenen erstickt? Nee. Das nicht? Nein, nein. Mhm. Habe ich auch gedacht, aber war nicht der Fall, nein, nein. Also sie... Wann hat sie erbrochen? Im Nachhinein, als sie schon verstorben war? Ich habe mich dahinter, sofern es für mich vertretbar war, dahinter geklemmt und auch mit Ärzten gesprochen. Und der sagte halt, dass es passiert, dass wenn, zumal sie ja vorher gegessen hatte, dass der Magen dann alles wieder abgibt, weil keine Funktionen mehr da sind. Das heißt, das Kind war schon verstorben? Genau. Und da ist es erbrochen und es hat sich nach oben gedrückt, alles. Genau. Was sie gegessen hatte vorher. Genau. Wie lange liegt das eigentlich zurück? Jetzt am 20. November, 4 Jahre. 4 Jahre schon. Ja. Am 20. November. Ich könnte mir vorstellen, dass man da in dem Moment als Mutter, und du warst alleine vermutlich zu Hause in dem Moment? Zum Glück nicht. Also mein bester Freund damals war da. Und ich muss dazu sagen, dieser Mann, beziehungsweise mein bester Freund, war für das Kind wie ein Vater. Und auch wenn niemand da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man völlig fassungslos ist und gar nicht weiß, was man machen soll. Ich bin zu ihm, ich bin die Treppe runtergerannt und er war irgendwas am Gucken und ich sag, komm mal mit. Und er sagte, Moment, ich so, du komm jetzt mit. Ich habe den richtig angeschrien und bin dann hoch und er hat sich die dann sofort genommen und hat Wiederbelebung versucht. Er hat auch Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Und ich habe dann auch Krankenwagen gerufen. Aber da war alles zu spät. Der Krankenwagen kam und die haben anderthalb Stunden versucht zu reanimieren. Und das ist sehr lange. Und ist bei plötzlich ein Kindstod, hat das ja oftmals für die Eltern schlimmerweise auch noch so einen unangenehmen Nebengeschmack. Das Schlimmste, was es gibt. Ja. Nicht nur das. Das Schlimme war, die Polizei war da und... Eben darauf wollte ich hinaus, ja. Das war die Kriminalpolizei und ich finde es gut auf der einen Seite, dass die wirklich kommen und nachkontrollieren, weil es gibt leider Gottes Fälle, wo sowas passiert. Genau, also wo Mütter ihre Kinder umbringen. Ja. Und die Polizei in solchen Fällen ist immer da, um sicherzustellen, dass es sich um eine natürliche Todesursache handelt. Genau, ja. Und wenn man dann aber selber in dieser Lage steckt, und dann kommt man sich vor wie ein Verbrecher. Das glaube ich. Wie ist denn das so? Wohnst du in einem Mietshaus? Oder? Nee, ich habe damals bei meinen Eltern im Haus gewohnt. Mhm. Und das war eigentlich sehr gut. Also das Schlimme an der ganzen Sache war halt nur, da wo ich gewohnt habe, hatte nicht viel Einwohner. Ein Dorf, ganz aus deiner Nähe, ja. So. Und da lebt eine Gesellschaft, wo ich ganz einfach sage, jeder möchte was Besseres sein. Und dementsprechend wird auch viel geredet. Man kennt dieses Jahr. Das heißt, man hat schlecht über dich geredet, nachdem dein Kind verstorben war? Ich sage es jetzt ganz krass. Der Leichenwagen war noch nicht weg. Da standen Nachbarn, alles stand ja drumherum. Mhm. Und dann wurde auch telefoniert. Und das Schlimmste, was mir heute auch noch nachhängt, nicht nur, dass ich zu dem Zeitpunkt meine Tochter verloren habe, sondern dass mir nachgesagt worden ist, ich hätte meine Tochter umgebracht. Und es ist nicht schlimmer. So schrecklich und so böse können Menschen sein. Ja. Dass sie einem Menschen, der vielleicht in der größten Trauer seines Lebens war, wie du damals, dass man den dann auch noch so verletzt, noch zusätzlich eine Verletzung zufügt. Ja. Ohne dass man einen einzigen Beweis in der Hand hat, nur aufgrund einer boshaftigen Überlegung. Das ist es ja. Das Schlimme an der ganzen Sache war, ich habe mich wahrscheinlich in meiner Schwangerschaft nicht so verhalten, wie ich hätte tun sollen. Wie es die Gesellschaft verlangt, sage ich mal. Weil ich war damals alleine und dementsprechend bin ich dann halt auch, ich bin sehr gerne tanzen gegangen und dann bin ich halt auch im hochschwangeren Zustand tanzen gewesen. Und das mochten die Leute halt nicht. Und dementsprechend wurde dann auch geredet. Und das gipfelt dann in so einer schlimmen Aussage, die hat ihr Kind umgebracht. Ja, und... Was war denn eigentlich mit dem Vater? Hat der sich darum gekümmert? Oder um dich auch gekümmert? Später? Nein, weil derjenige verheiratet war, zwar in Trennung gelebt hat, und er nicht so konnte... gerne gewollt. Das heißt, du warst auch dann mit den ganzen Dingen, die danach geschehen sind, mit der Beerdigung, mit der Trauerfeier, warst du alleine beschäftigt? Ich war allein. Ich habe zwar meine Eltern gehabt, aber... Deine Freundin. Wie war für dich die Beerdigung deines 5 Monate alten Kindes? Ich kann mich nur noch bruchweise dran erinnern. Und ich habe sie ja... Sie ist donnerstags gestorben und sie sollte auch donnerstags beerdigt werden, habe ich gesagt, das will ich nicht. Weil sie ist auf dem Donnerstag gezeugt, geboren, gestorben, habe ich gesagt, das verkraft ich nicht. Und ich habe den Bestatter darum gebeten, wenn es möglich ist, sie noch einmal zu sehen. Hast du sie noch mal gesehen? Nach der Obduktion, ja. Und war es dein Mädchen noch? Nein. Nein. Das heißt, dieses Bild hast du auch immer noch vor Augen, wenn du dran denkst. Ja. Parallel zu all dem Schönen, was du in den 5 Monaten mit ihr erlebt hast. Genau. Und die Beerdigung ist, sag ich mal, in dem Moment, wo der Sarg abgelassen wird, der ist ja nochmal klein. Und da hat man, ein Teil von seinem Leben ist dann mit reingegangen. Du hast gerade gesagt, das war nicht mehr... Du hast es bejaht, als ich fragte, war das noch dein Mädchen? Du hast gesagt, nein, das war sie nicht mehr, die ich da gesehen habe, das tote Kind. Inwiefern war sie denn verändert? Ja, sie wurde ja obduziert. Das wird ja so veranlasst von der Staatsanwaltschaft. Und Mir kam es vor, als wenn da nur eine Hülle liegen würde. War das Gesicht unversehrt und der Kopf? Nein, nein, nein. Auch nicht? Mhm. Das heißt, man hat den Kopf geöffnet von dem Kind? Ja, alles. Mhm. Das stelle ich mir sehr schwer vor, als Eltern, als Mutter, das dann zu sehen. Und ja. Allein die Vorstellung, sich das vorzustellen, was mit dem Kind dann in irgendeinem kalten gerichtsmedizinischen Institut dann vielleicht gemacht wird. Das rennt mir auch hinterher und ich mach mir auch heute noch Vorwürfe. Aber jetzt haben wir das jetzt 4 Jahre, werden es jetzt, am 20. November, sagst du. Mhm. Hast du ein weiteres Kind bekommen in den letzten Jahren? Nein. Nein. Du denkst so sehr immer noch an dieses Ereignis. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich denke auch sehr oft an sie. Und das Allerschlimmste ist auch mitunter, dass wenn ich zum Beispiel in der Diskothek stehe und es laufen bestimmte Lieder, die ich in der Schwangerschaft gehört habe, die ich mit ihr gehört habe. Und wenn die dann laufen, dann ist es mir egal, wo ich stehe, dann fange ich auch an zu weinen. Und sind 4 Jahre wirklich, finde ich, eine sehr lange Zeit des Trauerns und des Schmerzes. Hast du in den 4 Jahren Hilfe gesucht bei professionellen Menschen? Warum nicht? Ich bin ein Mensch, der sehr wenig redet. Mhm. Und ich möchte nicht andere Leute mit meinen Problemen belasten. Nun gut, das verstehe ich, aber ich bezog die Frage auf professionelle Hilfe. Nein, habe ich nicht. Mhm. Vielleicht wäre das richtig jetzt. Und Gutes zu tun. Natürlich ist so eine Trauer endlos, das ist mir schon klar. Aber nach 4 Jahren, wenn einen das so sehr beschäftigt, wie das bei dir der Fall zu sein scheint, glaube ich, das ist so mein Gefühl, dass du eigentlich eine Hilfe brauchst, eine Hilfestellung von jemandem, der sich sehr gut auskennt mit solchen Sachen. Vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du so ein Mensch bist, der eigentlich eher so alles in sie hineinfrisst und der nicht gerne redet, der Angst hat, andere zu belasten. Du musst reden. Du musst alles rauslassen an Trauer. Ja, das sagt mein Freund auch immer zu mir. Er sagt, also ich möchte gerne mal, dass du weinst. Ich möchte gerne mal, dass du mir sagst, was dich beschäftigt. Aber ich kann das einfach nicht. Aber du hast es hier jetzt wunderbar gekonnt. Du hast es ganz sachlich erzählt. Und ja, mit ganz, ganz viel Schlucken. Und ja, aber du hast es gekonnt. Und du hast vor allen Dingen hast du ja die Initiative auch gehabt, die Motivation, dich hier zu melden. Das sagt ja auch schon viel aus. Ja. Ich möchte folgenden Vorschlag machen. Du weißt wahrscheinlich, dass ich immer einen Psychologen im Hintergrund habe. Mhm. Oder eine Psychologin, heute auch. Ja. Das ist die Anna. Sprich mit der Anna doch jetzt nochmal ein bisschen weiter. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass die Anna dir auch noch einige Hilfestellungen geben kann. Und auch noch einige Denkanstöße. Mhm. Ja, ist okay. Das machen wir so, ne? Ja. Du legst bitte auf und Anna ruft dich an. Ja, ist in Ordnung. Und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.33 Uhr und 3 Sekunden, kleine Pause. Und 50 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema die schlimmste Verletzung meines Lebens. Was war bisher in eurem Leben eure schlimmste Verletzung? Wie hat man euch verletzt, schwer verletzt, seelisch oder auch körperlich? Oder durch was seid ihr schwer verletzt worden, seelisch oder körperlich? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und ihr könnt mich auch per Fax erreichen, 0800 5678 110. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis in eigene Sache. Morgen sind wir nicht im WDR Fernsehen zu sehen und zu hören, sondern ausschließlich zu hören im Radio bei 1 live. Es geht weiter mit Heike und Heike ist 26 Jahre alt. Guten Morgen, Heike. Ja, hi. Was möchtest du erzählen? Domian, das Problem ist, dass ich das Vertrauen zu meinem Mann verloren habe. Dazu muss ich sagen, ich bin nicht 26, sondern 36. Mhm. Ich bin seit 18 Jahren mit meinem Mann zusammen. Mhm. Und du hast das Vertrauen verloren. Da kommt mir natürlich gleich erst in den Kopf, der Kerl ist fremdgegangen. Ist es so? Theoretisch schon, praktisch nein. Das Problem ist dieses, er hat mich breitgeschlagen, plattgeschlagen, dass meine beste Freundin, mit der ich über 7 Jahre engstens vertraut war, sie in unsere Beziehung einzubeziehen. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, sie war Single. Und er meinte dann, ja, und die Ute ist genial und da können wir doch was machen und weiß ich nicht. Und das heißt, er wollte letztendlich auf einen Dreier hinaus. Oder? So sieht's aus. Ja, war sie, hat er das gesagt in der Anwesenheit von Ute? Nein. Nein. Das wurde bei mir ganz vorsichtig vorgetestet. Und du hast wahrscheinlich völlig entsetzt reagiert, oder? Am Anfang schon. Ja. Dann habe ich gesagt, nee, und wie kommst du da drauf? Und lass das sein und überhaupt. Mhm. Und aber die zwei hatten wohl schon irgendwie untereinander da irgendwie was gemauschelt. Die haben untereinander geredet, aber die haben noch nichts gemacht miteinander. Nein, also weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass da nichts war. Also ein Ute, so heißt... Dazu muss ich sagen, dass meine Freundin also wirklich hier ein- und ausgegangen ist bei mir. Die war wie... Die hat im Prinzip hier gewohnt. Bloß, dass sie hier nicht geschlafen hat. Also... Aus der Arbeit war sie da und... wir waren an sich nie allein und das war für mich auch nie ein Problem. Verstehe, einfach so eine richtige gute Freundin des Hauses, ne? Und deine beste Freundin auch. Jetzt hat dein Mann das vorgeschlagen. Er hat vorgeschlagen, können wir nicht, wäre es vielleicht für dich denkbar, Heike, sexuell so ein Dreier oder wie auch das immer. Das Ganze einzubeziehen. Genau. So, das ist jetzt der Vertrauensbruch, verstehe ich das richtig, der dir so zu schaffen macht. In dem Moment noch nicht. In dem Moment habe ich das zuerst natürlich abgewiesen, klar. Und dann habe ich hinterher nach ständigem Drängen, habe ich dann gesagt, ja gut, lass es uns probieren. Ach so. Habt ihr es gemacht? Ja. Ihr habt zu dritt geschlafen miteinander? Ja. Und das war für dich? Es war an sich auch okay. Aha. Also das war in dem Moment auch nicht das Thema, weil, wie gesagt, ihr habe ich es gegönnt. Du hast es ihr gegönnt, aber ihm nicht irgendwie. Ist blöd. Es hört sich saublöd an. Ich habe es ihr gegönnt, ich habe es ihm gegönnt und ich habe es genossen. Aha, also das hört sich ja schon ganz gut an. Du hast es genossen. Habt ihr das noch mehrfach gemacht? Dreimal insgesamt. Insgesamt? Ja. Wo ist jetzt genau der Vertrauensbruch? Der Vertrauensbruch war dann, dass ich ihm gesagt habe, wenn das abläuft, muss er das klar machen. Also da muss er sagen, so gut, er muss das mit ihr absprechen, weil ich habe gesagt, wir also sind zwei. Also organisieren quasi. Richtig, weil ich habe gesagt, wir sind zwei und wir können jetzt nicht sagen ad hoc und sie hat gefälligst gesagt, bei Fuß zu stehen. Er ist der Organisator. Richtig. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, ich habe kein Vertrauen mehr zu meinem Mann. Warum, ganz konkret gefragt, mit der Bitte um eine ganz konkrete Antwort, warum hast du kein Vertrauen mehr zu deinem Mann? Weil das ist ganz fürchterlich in die Hose gegangen. Und danach hat mein Mann wohl versucht, ganz fürchterlich das Ganze wieder anzugraben. Was ist ganz fürchterlich in die Hose gegangen? Das Ganze, also wie gesagt, nach dem dritten Mal, es wurde dann also abgesprochen, weiß ich nicht, es wurde dann, er sagte, so heute ist es und dann wurde auch ein besonderer Abend zelebriert. Das wurde dann, also da wurde Essen gegangen und da wurde dann halt, wie gesagt, es wurde zelebriert. Okay, das ist doch alles noch in Ordnung. Ich verstehe, ich verstehe jetzt nicht, was schiefgelaufen ist. Erklär es mir. Ja, und irgendwann sagte meine Freundin dann wohl April. Und das hat sie dann wohl 2-3 Mal gemacht. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie jetzt das Ganze steuern wollte. Es war im Prinzip abgesprochen, dass es passiert. Du musst mir das konkreter sagen. Also wenn du mir sagst, die Freundin sagt, April, du erzählst vorher, dass ihr schön essen wart und alles gut gelaufen ist, dann sagt sie, April. Was heißt April, April? April, April hieß, sie hatte auf einmal Kopfschmerzen oder sie war auf einmal müde und es kam dann immer irgendwie was von ihrer Seite, dass sie ganz fürchterlich nach Hause musste. Also, dass das Ganze abgebrochen wurde? Richtig. Ja. So, was hat dein Mann damit jetzt wiederum zu tun? Könnte man ja sagen, sie zickt drum, die Freundin. Nein, ist ja richtig. Also, sie wollte in dem Moment die Kontrolle irgendwie übernehmen, meiner Meinung nach. Warum hast du kein Vertrauen zu deinem Mann? Ja, er ist danach immer wieder dann zu ihr gefahren, da musste dann dies repariert werden und das repariert werden und hier das eingestellt werden und das eingestellt werden und dann war der halt ewig weg. Und also da habe ich mir dann natürlich gedacht, die verlustieren sich natürlich allein. Hast du dir gedacht? Ja, du hast ihn gefragt? Du hast ihn gefragt und er sagt nein. Er sagt nein. Mhm. Er streitet es vehement ab. Mhm. Bloß der Knack ist da. Mhm. Und ich traue ihm halt nicht mehr. Er erzählt mir, also mittlerweile ist das so, wenn wir irgendwelche Videofilme sehen, die haben wir gesehen. Und dann sage ich, die haben wir nicht gesehen. Also das sind so richtig kleine Kriege, ne? Danach hört sich das ja an. Aber ist das schon ein verrückter Fall? Erstmal lassen sich alle drei darauf ein, du auch. Ne? Richtig. Und du hast auch gesagt, das hat mir sogar auch gefallen, wir zu dritt. Ja, klar. Habt ihr beiden Mädels auch was zusammen gemacht? Ja, müsste ich lügen, wenn ich... Wenn du nein sagen würdest. Richtig. Das heißt, für dich auch eine erste, so eine bisexuelle Erfahrung. Mhm. Und war okay. So, jetzt ist das Ganze insofern ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil sie seltsam sich verhalten hat, deiner Auffassung nach. Richtig. Und du deinem Mann nicht mehr glaubst, wenn er sie besucht, dass er nur, den Wasserhahn anschraubt, sondern dass da noch was anderes läuft. Genau. So, das ist natürlich jetzt ein wirkliches großes Problem. Dein Vertrauen ist somit erschüttert. Das musst du ihm und ihr auch rüberbringen, dass da was eingerenkt werden muss. Wie steht sie denn dazu, zu dieser Verspannung jetzt? Also ich habe seit 2 Jahren mit ihr den Kontakt konkret abgebrochen. Ach, also, das ist schon so lange her alles. Ja, das war für mich ist eine Welt zusammen. Moment mal, wann sind denn diese Sexsachen gelaufen zwischen euch? Ich sage ja, das war vor 2 Jahren, das lief dann ungefähr ein halbes Jahr. Und danach habe ich den Kontakt konkret abgebrochen. Und so lange hat er aber noch Kontakt mit ihr? Ich kann es ihm nicht nachhalten. Mhm. Bloß wie gesagt, mein Mann hat Schichtdienst und da kann man das nicht immer so wissen, ne? Ob der dann wirklich auf Schicht ist oder ob der wirklich... Also du misstraust deinen Mann, ob der nicht dahin geht oder woanders hingeht. Richtig. Aber das zeigt ja letztendlich auch, Heike, dass eure Beziehung auch nicht so rosig ist. Ne? Wenn so ein Misstrauen da ist und so eine angespannte Situation. Die Sache ist, bis dato war unsere Beziehung super. Na gut, wir reden aber jetzt von heute. Ne? Ich denke mal, dass das auch viel von meinem Misstrauen abhängt. Mhm. Und was hältst du von dem Vorschlag? Du bist ja misstrauisch, berechtigt oder unberechtigt, kann ich ja nicht beurteilen. Vielleicht nervst du deinen Mann auch unglaublich mit deinem Misstrauen, kann ja sein. Und er macht immer mehr zu, kann aber sein, dass du recht hast. Ich weiß es nicht, niemand weiß es. Pass mal auf, Domian, dazu muss ich sagen, danach fing er dann an, mich irgendwie zu bekneten, weiß ich nicht, Swingerclub, und das ging dann ein Vierteljahr. Und dann habe ich gesagt, gut, aber nur gucken. Ne? Wir gehen da hin und gucken nur, aber jeder bleibt bei sich. Mhm. Also lass mal hier einen Strich machen. Ich würde euch raten, da so viele Missverständnisse und so viele Mutmaßungen in der Luft hängen, ich würde euch wirklich ganz dringend raten, Heike, einmal, zweimal, vielleicht maximal dreimal, vielleicht kann man das dann schon aus der Welt geschaffen haben, zu einem Eheberater zu gehen. Dass eine neutrale Person sich mit euch beiden unterhält. Ich würde es gerne machen, wenn dein Mann da wäre, dass wir uns zu dritt unterhalten würden. Geht ja jetzt hier nun nicht. Ich halte das für den klügsten Weg, damit ihr zumindest ein bisschen wieder auf eine gemeinsame Gesprächsebene kommt. Würde ich sehr dringend raten und würde dir gerne noch eine Hilfestellung von meiner Psychologin und ein paar Adressen an die Hand geben. Mhm. Sollen wir es so machen? Mhm. Dann wünsche ich nämlich gutes Gelingen. Du legst auf und Anna ruft dich wieder an. Alles klar. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Marcel, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Abend, Jürgen. Morgen, Marcel. Und zwar, ich habe mir auf der Arbeit den Daumen abgetrennt. Was machst du denn vom Beruf? Bei der Müllabfuhr. Müllabfuhr? Ja. Wie ist das denn passiert? Ich bin morgens erst mit anderen Kollegen unterwegs gewesen. Mhm. In Siegburg. Mhm. Und dann musste ich dann da umsteigen, weil die auch technisches Problem mit dem LKW hatten. Mhm. Dann bin ich bei dem, wo das passiert ist, rausgegangen. Mhm. Und ich habe direkt gemerkt, dass da was nicht stimmt. Weil die Schüttung alleine hochgefahren ist. Das ist hinten, das, wenn das so hoch geht, ne? Mit dem. Ja. Mhm. So, und dann sind wir in einer Straße eingebogen. Ja. Wo das dann auch passiert ist. Die Mülltonne hing nicht richtig dran, wie ich die eingehängt habe. Mhm. Und die wollte ich schnell richten, mhm, aber da war es schon zu spät. Und dann ging das Ding automatisch hoch und dein, ja, Daumen war dazwischen. Ja. Und dein Daumen ist abgerissen, durchtrennt. Ja. Also die Mitte vom Daumen. Die Mitte vom Daumen, also in dem Gelenk. Ja. Radikal durch, radikal weg sofort. Ja. Das heißt, du hast hingeguckt und der halbe Daumen war weg. Ja. Und wo war der Daumen? Im Handschuh. Im Handschuh? Ja. Also es muss unheimlich geblutet haben wahrscheinlich, ne? Oder ja, nicht? Mein Arbeitskollege hat mir ein T-Shirt gezeigt. Mhm. Also das sah lecker aus. Also du hattest einen Handschuh an. Hast, ja, du das denn überhaupt, das erzählen ja oft Leute, denen sowas Schlimmes widerfahren ist, dass die im ersten Moment gar nicht so einen schweren Schmerz empfinden. Hast, nee, habe ich auch nicht. Aber du hast trotzdem gleich den Handschuh ausgezogen, weil du weil ich was Warmes gemerkt hast. Bitte? Was Warmes. Weil du was Warmes gemerkt hast. Mhm. Aber du hast doch auch gesehen, wie sich der Daumen eingeklemmt hat, ne? Nee. Ach, das hast du nicht mal gesehen. Das war, da bin ich. Ach so. Nee. Ach so. Du hast es nicht gesehen, hast nur was Warmes gespürt im Handschuh. Ja. Hast den Handschuh ausgezogen und dann hing der halbe Daumen im Handschuh drin quasi. Ja. Und du hast den Stummel angeguckt. Ja. Wie schrecklich. Mhm. Und dann? Dann hat mein Kollege Verbandskassen geholt. Mhm. Hat auch direkt Firma angerufen. Genau, ihr habt ja Funk auf dem Wagen, ne? Telefon. Telefon, mhm. So hat er in der Firma direkt angerufen und hat dann einen Verbandskasten genommen und hat das erstmal steril abgebunden. Mhm. Und dann haben wir noch zu zweit den Daumen gesucht. In dem Handschuh? Ja, und dann auch steril eingepackt und dann schnell im Krankenhaus. Wer hat dich ins Krankenhaus gefahren? Der LKW-Fahrer. Der LKW-Fahrer. Mhm. Ja. Und die im Krankenhaus haben gesagt, das wächst wieder dran. Mhm. Ja, die haben das auch alles wieder dran genäht. Also gleich OP, alles richtig operiert dann gleich? Nee, Ambulanz haben wir gemacht. Ambulanz haben die es gemacht. Ach, so eine komplizierte Operation ambulant? Ja. Und dann haben die... Ohne Vollnarkose? Ohne Vollnarkose, nur Betäubung, also stillgelegt den Daumen, mhm, und dann haben sie das da dran genäht. Wann war das? Im Juni. Wie geht's dir heute? Immer noch schlecht. Der Daumen ist noch dran? Also das Stück, was abgegangen war, ist... Nee, das haben die mir im August abgenommen. Ah, das hat also nicht funktioniert? Nee. Das wieder dran zu nähen, von wegen, das verwächst wieder, gar nichts. Die haben nur den Knochen entfernt, mhm, und dann mit den Weichteilen, was da noch war, haben die das dann zugemacht. Mhm. Die haben mich erst nach Leverkusen geschickt. Ja. Da wollten die mit dem kompletten Daumen wegnehmen. Hinterher dann? Hinterher. Mhm. Also es fing erst ganz hoffnungsvoll an, dass die dir das Stück wieder dran genäht haben. Ja. Und nach ein paar Wochen hat das nicht funktioniert, das hat es nicht angenommen. Mhm. Dann haben sie das abgenommen. Und hinterher sollte sogar der ganze Daumen weg. Ja. Aber das ist er jetzt nicht. Nee. Wie viele Daumen hast du denn jetzt noch? Ich hab... So in Zentimeter. Also ein Stück ist noch dran. Mhm, also mit Fingernagel. Mit Fingernagel? Ja. Ich dachte, das ganze obere Stück mit Fingernagel sei weg. Nee, die haben das so komisch gemacht, dass der... Weil der Arzt hat gemerkt, dass der Fingernagel ist. Die Operation hat 2,5 Stunden gedauert. Also haben die das Stück von oben weggenommen, nach unten gesetzt? Ja. Also in der Mitte fehlt quasi? Ja. Ein ganzes End. Ich verstehe. Mhm. Es ist der Fingernagel ganz unten an dem unteren Gelenk dran quasi. Ja, genau. Ja. Und dir geht's aber noch schlecht im Moment. Warum hast du Weil dann die Nekrose. Mhm. Also das ist so, wenn das Gewebe abstirbt. Ja. Mhm. Das hätte schon längst abfallen müssen. Mhm. Aber ihr seht nicht. Mhm. Ich stelle mir das sehr schmerzhaft vor. Ist auch schmerzhaft. Mhm. Kannst natürlich nicht arbeiten seitdem. Ich könnte schon. Ja. Ich kann auch wieder richtig zupacken. Ja, aber im Moment doch sicherlich nicht. Nee. Ja, klar. Wie geht denn das jetzt weiter? Was sagen die Ärzte? Ja, im Moment habe ich Ruhe. Mhm. Ich müsste jetzt nur noch, weil die Berufsgenossenschaft das dazu drängt, einen Gutachten machen. Mhm. Gut, aber besteht die Hoffnung, dass das alles ganz ordentlich wieder verheilt und dass du auch schmerzfrei bist? Ja. Das schon. Mhm. Machst du eigentlich diesen allerersten Ärzten einen Vorwurf, dass die das nicht ordentlich gemacht haben? Ja. Ich habe zu denen gesagt, die sollen den Knochen direkt entfernen und einfach nur so zumachen. Mhm. Nichts mehr mit reinnehmen und so. Achso, du wolltest das gar nicht? Nee. Also mich macht ja so stutzig, also aus meinem Laienverständnis heraus, bei so einer schweren Verletzung, dass man jemanden da in ambulant das so macht. Also ich kenne Handoperateure. Also ich habe ja die Notrufsendung, gucke ich öfter. Mhm. Da sind ja auch so Verletzungen mit Hand und Finger und so. Mhm. Da haben die auch direkt Operation und direkt einfach nur zugemacht. Mhm. Aber die haben jetzt ja auch nochmal ein Einverständnis wieder dran genäht. Verstehe. Also Marcel, das war die wahrscheinlich deine schwerste körperliche Verletzung. Ne? Aber ich habe mich auch, seitdem ich den Unfall habe, auch zum Negativen verändert. Glaube ich. Das hat meine Frau gemerkt, Das merkt mein Sohn. Mhm. Ja, das zieht einen ja auch total runter, sowas. Also das ist schon das Schlimmste, was dir so körperlich bisher passiert ist, ne? Und dann auch seelisch. Und ich werde damit irgendwie nicht fertig. Mhm. Mhm. Deshalb möchte ich, dass du mit meiner Psychologin auch noch ein paar Worte redest. Mhm. Einverstanden? Ja. Dann legst du auf und Anna ruft dich gleich an. Ja, gut. Alles Gute, Marcel. Gut, alles Gute noch für deine Sendung. Gute Besserung, Dankeschön. Tschüss. Silke, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo Silke. Hallo, Domian. Wir sind da und dran. Was ist bei dir passiert? Bei mir ist passiert, ich bin HIV-positiv. Seit wann? Ich weiß das jetzt, circa 3 Monate. Ganz frische Information quasi. Richtig. Weißt du, wie du es dir geholt hast? Durch meinen Ex-Mann oder meinem Nochmann. Was? Der war mal BTMer. Ich habe meinen Mann damals clean kennengelernt. Also hat er Drogen genommen? Ja, aber lange vor meiner Zeit. Mhm. Und er war wahrscheinlich schon positiv. Er hat mir aber nicht erzählt, muss ich dazu sagen. Ja. Also positiv, als ihr euch kennengelernt habt. Meinst du, war er das schon? Gehe ich mal von aus. Also wusste er das denn damals auch? Er wusste das wahrscheinlich selber nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Für mich aber muss ich sagen, ich kann da sehr schlecht mit umgehen. Mhm. Ich bin in der Düsseldorfer Uniklinik. Die haben eine spezielle Ambulanz für HIV-positive Leute. Mhm. Und ich sage mal, der Dr. Oetten zum Beispiel ist ein sehr netter Mensch und ich finde einfach, das wird immer schön geredet, weißt du. Ich sag mal so aus der Sicht, dass ich einfach denke, die sagen zum Beispiel, wenn sie mir hätten sagen müssen, sie haben inoperablen Gehirntumor, wäre schlimmer, als HIV-positiv zu sein. Sag mal Silke, wie ist denn das überhaupt jetzt rausgekommen? Hast du einen Test machen lassen? Einfach so mal oder gab es einen Hintergrund? Ich war ziemlich krank und ich hatte eine ganz tolle Grippe und auf jeden Fall haben wir uns dann getrennt, weil mein Mann rückfällig geworden ist. Ach so. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, so Test, und auf jeden Fall bin ich dann hier zu unserem Dorfarzt gegangen. Mhm. Der hat den Test machen lassen, der hat mich dann zu Hause angerufen, hat dann zu mir gesagt, ich sollte bitte vorbeikommen. Mhm. Dann hat er zu mir gesagt, ich sollte mich hinsetzen, hat mir dann gesagt, der Test ist positiv. Das war doch wahrscheinlich ein absoluter Schlag ins Gesicht, womit du überhaupt nicht gerechnet hattest. Ne? Ich kann dir sagen, also er hat mich nicht mehr alleine nach Hause gelassen. Mhm. Mhm. Und ich habe dann eine Freundin von mir angerufen, die ist Krankenschwester, weil alle gedacht haben, ich wäre suizidgefährdet. Schien dir das denn nicht überhaupt ein bisschen absurd, diesen Test überhaupt machen zu lassen? Hast du nicht gedacht, naja gut, eigentlich habe ich, das ist ja wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass ich das habe? Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass der Test positiv sein könnte. Du hast gesagt, okay, machen wir den mal, ist das auch noch abgehakt, ne? Genau so. Also genau, ich bin dahin, habe diesen Test machen lassen. Ich hätte also niemals damit gerechnet, dass dieser Test positiv aussieht. Sag mal, zur jetzigen Situation. Du bist HIV-positiv, aber du bist nicht HIV-erkrankt. Nein, ich bin HIV-positiv, ich habe aber keinen AIDS, richtig. Hast du einen Zorn auf deinen Ex-Mann? Ich habe ihn Angst zu sehen. Ich lebe in Scheidung und ich denke mir, vor diesem Tag am Gericht habe ich Angst. Ich habe Angst, ihm was zu tun. Das heißt, weil ich habe auch 4 Kinder aus erster Ehe. Ja. Und wie soll ich dir sagen? Ich habe Angst, mit diesen Kindern umzugehen, weil ich überhaupt keine Ahnung vom HIV-Virus hatte. Ja. Dann haben die mir halt erklärt beim Küssen, so wenn ich die Kinder am Mund küsse und, nicht übertragbar, aber diese Angst bleibt einfach. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt auch eine Frage der Information, dass sich das alles entspannen kann. Du kannst völlig normal mit deinen Kindern umgehen, auch als HIV-positive Frau. Es ist trotzdem schwer. Natürlich, vor allem, wenn man das erst jetzt seit 3 Monaten erfahren hat. Wie ist es denn mit deinem Mann? Hast du ihm das erzählt? Weiß er, dass du HIV-positiv bist? Dadurch, dass ich zum Rechtsanwalt gegangen bin und mein Rechtsanwalt Klage bei Gericht eingereicht hat, Klage jetzt wegen HIV-positiv, oder? Ganz genau, und Klage für die Scheidung, genau. Also du hast ihn auch angezeigt quasi wegen... Richtig. Wegen, was sagt man da? Versuchter Totschlag, genau. Ganz genau. Ich weiß nicht, also ich denke... Gab es eine Reaktion von ihm eigentlich darauf dann schon? Gar nicht. Aber es ist jetzt wahrscheinlich auch sehr schwer, ihm zu beweisen, dass er das wusste, ne? Dass er HIV-positiv ist. Das wird natürlich der Nachteil sein an dieser ganzen Sache. Und vor allen Dingen, dass du beweisen kannst, dass du es dir von ihm geholt hast, dann wird er sagen, die kann sich das ja, wer weiß wo, geholt haben. Ja gut, aber ich denke auf der anderen Seite, wenn er einmal ehrlich in seinem Leben ist, weiß er, dass ich nirgendwo fremd gegangen wäre oder sonst irgendwas. Weil dafür war mir meine Ehe, meine Familie einfach zu wichtig. Wie lange wart ihr zusammen? 4 Jahre. Ja. Und jetzt gehen dir wahrscheinlich 100.000 Situationen durch den Kopf, was ihr miteinander gemacht habt, wie ihr sexuell auch miteinander verkehrt habt und wie es dann passiert sein könnte. Ich habe oft überlegt und lange überlegt. Aber ich denke, wenn du am Überlegen bleibst, das macht deinen Kopf einfach kaputt, weil es macht deinen Kopf so schon kaputt. Und von daher möchte ich vielleicht auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Hast du denn jetzt im Moment Menschen, mit denen du dich darüber gut unterhalten kannst und wo du auch deine Ängste so loswerden kannst? Bei mir wissen es 2 Menschen. Auf der anderen Seite, sag ich mal, habe ich Angst vor anderen Menschen. Das ist weil ich denke, jemand, der dieses Gefühl nicht kennt, kann das vielleicht nicht nachvollziehen. Verstehe ich das richtig, dass du Angst vor den Leuten hast, weil du dich auch schämst? Vielleicht, dass es irgendjemand rauskriegen könnte. Weil es immer noch eine Krankheit ist, wo man vielleicht die Nase rümpft. Wenn du jetzt Krebs hättest oder so, wäre das eine gesellschaftlich akzeptiertere Krankheit, so meinst du das? Richtig. Also Angst davor, ich habe einfach Berührungsängste, fürchterliche Berührungsängste mit anderen Menschen halt. Wer ist das denn, wer weiß das denn, die beiden Personen? Das sind 2 meiner besten Freundinnen. Und die eine davon, die schönste Reaktion war da wahrscheinlich von, ich habe bei denen in der Küche gesessen, habe ihr das erzählt und sie hat gesagt, was denkst du jetzt, dass wir dich rausschmeißen, dass wir Angst vor dir haben? Toll. Nein. Toll. Und das muss ich sagen... Pass auf, Silke, lass mich ganz dringend noch was sagen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ja. Ich finde, du musst in sehr guten Kontakt mit Leuten kommen, die sich mit dieser Krankheit oder mit dem HIV-Positivsein sehr gut auskennen. Ich weiß nicht, ob du wohnst du in einer größeren Stadt? Nee, in einer kleinen Stadt. Wohnst du in der Nähe einer größeren Stadt? Ja, ich fahre immer nach Düsseldorf zur Uniklinik. Wunderbar. Es gibt natürlich in Düsseldorf auch eine AIDS-Hilfe. Ich würde dir wirklich ganz dringend raten, ich weiß, dass die AIDS-Hilfen in Deutschland so gute Arbeit leisten, dass du mit denen mal Kontakt aufnimmst, um einfach mal ganz viel Informationen zu sammeln und auch mit Selbstbetroffenen darüber zu reden. Man redet besser mit Selbstbetroffenen, die in gleicher Weise betroffen sind, als vielleicht mit Leuten, die es nicht haben. Das würde ich dir ganz, ganz, ganz, ganz dringend raten. Damit du auch aus deiner Einsamkeit und deiner Isolation so rauskommst. Du bleibst mal bitte, du legst mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an und versorgen dich noch mit ein paar Telefonnummern in Düsseldorf. Gut. Ja? Alles Gute, alles Liebe. Ja, danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und im Fernsehen auch für diese Woche. Morgen sind wir im Radio mit einer offenen Telefon-Talkshow und nächste Woche Dienstag, das sage ich euch, den Fernsehzuschauern schon mal, heißt unser Thema Meine dunkelste Seite und nächste Woche Donnerstag heißt das Thema Ich stand in den Schlagzeilen. Sehr spannend. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage tschüss. Macht's gut. Bye bye.